Hermann Broch, Die Schlafwandler. 1888. Parsenow oder die Romantik. Bearbeitung und Regie Klaus Bulert. Teil 3. Drittes Kapitel. Bertrand suchte Joachim auf und meldete, dass er zu seinem aufrichtigen Bedauern abberufen worden sei. Er müsse schon am nächsten Morgen abreisen. Im ersten Augenblick fühlte sich Joachim erleichtert. »Ich reise mit Ihnen«, sagte er und blickte Bertrand, der doch offenbar auf Elisabeth verzichtet hatte, dankbar an. Und um ihm zu zeigen, dass er auch seinerseits verzichtete, fügte er tröstend hinzu, ich wüsste nicht, was mich hier zurückhalten sollte. Joachim ging zum Vater, ihm den Entschluss mitzuteilen. Aber als Herr von Parsenow stutzte und in gewohnter Indiskretion misstrauisch fragte, wie ist das möglich? Er hat doch seit vorgestern keine Post erhalten. Stutzte auch er. Ja, wie war es möglich? Was mochte Bertrand zu dem Verzicht bewogen haben? Der Alte war auf dem Sessel beim Schreibtisch zusammengesunken. Der Hund, stierte vor sich hin. Er bricht sein Wort. Dann sah er Joachim. Du mit deinem sauberen Freund konspirierst mit ihm. Hinaus mit euch. Aber Vater. Pack dich. Er war aufgesprungen und ging dem Sohn zur Türe nach. Und sag ihm, dass er nicht wagen soll, mir zu schreiben. Sag ihm, dass ich keinen Wert mehr darauf lege. Die Tür schlug ins Schloss und Joachim hörte, wie der Schlüssel umgedreht wurde. Die Mutter war nicht übermäßig bestürzt. Er ist ja immer recht wortkarg. Ich glaube, er verübelt es dir, dass du den Dienst noch nicht quittiert hast. Sonderbar ist es trotzdem. Sie gingen zum großen Salon, da es immerhin möglich war, dass der Vater von dort aus sein Zimmer verlassen haben könnte. Durch die leere Flucht der Räume kamen sie zum Arbeitszimmer und fanden es unversperrt. Frau von Parsenow öffnete und Joachim sah den Vater unbeweglich am Schreibtisch sitzen, die Feder in der Hand. Er rührte sich auch nicht, als Frau von Parsenow näher trat und sich über ihn beugte. Die Feder hatte er so scharf aufs Papier gepresst, dass sie zerbrochen war. Und auf dem Papier stand, ich enterbe wegen Unehrenhaftigkeit Mai. Und dann kam der verspritzte Tintenfleck der zerbrochenen Feder. Um Gottes Willen, was ist denn geschehen? Aber er gab keine Antwort. Er grinste ein wenig und versuchte, mit der zerbrochenen Feder weiterzuschreiben. Als er wieder am Papier hängen blieb und ein Loch hineinriss, stöhnte er auf, streckte den Zeigefinger gegen den Sohn. Hinaus mit euch! Dabei vergrub er den Kopf zwischen die Arme, als wäre er ein weinendes Kind. Joachim flüsterte der Mutter zu, ich lasse den Arzt holen, und eilte hinunter, um einen Boten ins Dorf zu schicken. Ja, sagte Bertrand, als ihn Joachim zur Bahn begleitete. Tja, was soll nun eigentlich mit Rusena geschehen? Natürlich sei auf die baldige Genesung Herrn von Parsenow zu hoffen, aber die Anwesenheit Joachims in Stolpin werde nichtsdestoweniger immer mehr und mehr vonnöten werden. Joachim war gekränkt. Schließlich war das seine Angelegenheit. Das Theater, in das Sie sie gebracht haben, bereitet ihr doch Freude. Bertrand machte eine wegwerfende Handbewegung, sodass Joachim ihn verständnislos anstarrte. Seien Sie unbesorgt, Parsenow. Wir werden schon etwas finden. Wenn etwas zur Gesundung Herrn von Parsenows beitrug, so war es die Post. Eines Morgens, er lag noch im Bette, fiel es ihm ein, wer übernimmt die Posttasche, etwa gar Joachim? Nein, Joachim kümmere sich nicht darum. Er brummte, dass Joachim sich überhaupt um nichts bekümmere. Und als er hörte, dass Joachim auf einige Zeit nach Berlin müsse, sagte er, Bestelle ihm, dass ich es verbiete. Joachim fuhr ohne Sehnsucht. In seiner Wohnung angelangt, schrieb er vor allem ein Billett an Bertrand, der sicherlich froh sein würde, die unheimlichen Vorfälle des letzten Tages in Stolpin mit ihm besprechen zu können. Er schrieb auch an Rusina, und mit dem Auftrag, auf Antwort zu warten, ließ er die beiden Karten durch einen Dienstmann befördern. Der Sommer brütete noch immer eingesperrt hinter den geschlossenen Fenstern. Das Weinlaub an den Zäunen der Vorgärten war rot. Auf dem Gehsteig lagen gelbe Kastanienblätter, und die Pferde vor den vier Droschken an der Straßenecke drüben hatten traurig und friedlich gebeugte Vorderbeine. Es tat wohl, endlich wieder die Uniform auf sich zu spüren. Er ging zwischen seinem engeren Eigentum umher und besah die Dinge und seine Bücher. Ja, er wollte in diesem Winter mehr lesen. Es dauerte eine Weile. Der Dienstmann, den er vergessen hatte, kam zurück. Herr von Bertrand sei nicht in Berlin, werde aber in den nächsten Tagen erwartet. Und die Dame habe keine Antwort gegeben, sondern bloß gesagt, sie komme sofort. Beim Schwimmunterricht in der Kadettenschule hatte er sich vor dem Springen gefürchtet, bis er einmal vom Schwimmlehrer kurzerhand ins Wasser gestoßen worden war. Und da war es im Wasser bloß angenehm gewesen, und er hatte gelacht. Rusina kam hereingestürmt und war ihm an den Hals geflogen. Es war angenehm im Wasser, und sie saßen Hand in Hand, tauschten Küsse, und Rusina erzählte unaufhörlich Dinge, deren Zusammenhang er nicht kannte. Nichts von dem Unbehagen war übrig geblieben, und es wäre ein fast ungetrübtes Glück gewesen, aber da fiel ihm ein, dass er ja bald abreisen müsste. »Gebt nicht, bleibst da.« Joachim stutzte. Sie hatte doch recht. Warum sollte er nicht wirklich hierbleiben? Er beschloss, die Sache zu überschlafen, und da er dies mit Rusina tat, schrieb er tags darauf an seine Mutter, dass ihn die Dienstverhältnisse etwas länger als in Aussicht genommen in Berlin zurückhielten. Einen ähnlichen Brief, den er beilegte, sollte sie, falls sie es für richtig hielt, dem Vater übergeben. Später besann er sich, dass dieses Vorgehen wenig Sinn hätte, da der Vater ohnehin die Post in die Hände bekäme. Aber jetzt war es schon zu spät. Der Brief war aufgegeben. Er hatte sich zum Dienst gemeldet, stand in der Reitschule. Ein Wachtmeister und ein Unteroffizier, beide mit langen Peitschen in der Hand, führten den Unterricht. Und längs der Wände bewegte sich die Kette der Pferde mit den Rekruten in den Zwilchjacken. Es roch kellerig, und der weiche Sand, in den die Füße versanken, ließ ihn mit einem kleinen Heimweh an Helmut denken und an den Sand, den er ihm nachgeschüttet hatte. Der Wachtmeister knallte mit der Peitsche und kommandierte Trab. Rhythmisch begannen die Zwilchgestalten an den Wänden auf- und ab zu wippen. Nun müsste Elisabeth bald zum Herbstsejour nach Berlin kommen. Aber das stimmte doch nicht. Sie waren noch nie vor Oktober gekommen, und auch das Haus konnte unmöglich schon fertig sein. Und eigentlich erwartete er auch nicht Elisabeth, sondern Bertrand. Natürlich, den hatte er gemeint. Er sah ihn mit Elisabeth vor sich her im Trab reiten, beide in den Bügeln sich hebend und senkend. Er versuchte sich vorzustellen, dass Bertrand in den Bügeln sich hebend und senkend längs der Wand reite, gab es aber wieder auf. Es war irgendwie gotteslästerlich, und er war froh, dass er Helmuts Gesicht nicht mehr gesehen hatte. Nun kommandierte der Wachtmeister Schritt, und man brachte die weißen Sprungbäume und Hürden in die Manege. Er musste an Clowns denken und verstand plötzlich, dass Bertrand einst sagen konnte, das Vaterland wird durch einen Zirkus verteidigt. Unbegreiflich noch immer, dass er damals über den Baumstamm gestürzt war. Was er halb befürchtet hatte, war eingetroffen. Der Brief war dem Vater in die Hände gefallen, und der hatte offenbar wieder zu toben begonnen, denn die Mutter schrieb, dass ein neuer Rückschlag eingetreten sei. Joachim wunderte sich, wie gleichgültig ihn dies eigentlich ließ. Nachmittags traf er Rusina. Bertrand hat recht. Das Theater ist doch nichts Geeignetes für dich. Wird es dir nicht Spaß machen, einen Laden zu besitzen, nette Sachen zu verkaufen, etwa Spitzen und hübsche Stickereien? Doch Rusina blickte ihn still an Und wie jetzt so häufig stiegen Tränen in die dunklen Augen. Schlechte Männer seid ihr. Angesichts des neuerlichen Rückfalls hatte der Arzt ein Konsilium verlangt, und für Joachim ergab sich die selbstverständliche Verpflichtung, mit dem Nervenspezialisten nach Stolpin zu reisen. Er sah es als Teil der Buße an, die er auf sich zu nehmen hatte, und wurde in dieser Vorstellung noch bestärkt, als während der Fahrt der Arzt mit freundlicher Unbeteiligtheit Fragen über die Art der Krankheit, über die Vorgeschichte und über das Familienmilieu stellte. Denn diese Fragen schienen Joachim eine zwar sanfte, aber deshalb nicht weniger eindringliche und scharfe Inquisition, und er hörte bereits anklagend und verdammend das fürchterliche Wort Mörder. Aber der freundliche alte Herr mit den Brillen war nicht dazu zu bewegen, dieses fürchterliche und doch befreiende Wort auszusprechen, sondern meinte bloß, dass die durch den Tod des Sohnes ausgelösten Erschütterungen gewisslich jene beklagenswerten Erscheinungen verursacht hätten, unter denen Herr von Pasenow nun leide, wenn auch die ursprünglichen Wurzeln tiefer liegen dürften. Herr von Pasenow war außer Bett, aber im Zustand völliger Apathie. Dem fremden Arzte begegnete er zuerst mit Gleichgültigkeit, hielt ihn aber bald darauf für einen Notar und verlangte, sein Testament neu aufzusetzen. Ja, Joachim sollte wegen Ehrlosigkeit enterbt werden, doch sei er kein harter Vater. Er wünsche bloß, dass Joachim mit Elisabeth einen Enkel zeuge. Dieses Kind müsse dann ins Haus gebracht werden und dann alles erben. Ja, hier muss wieder Ordnung werden. Keiner hat Sinn für Ehre. Dann leiser zu dem Arzte. Helmut ist nämlich für die Ehre gefallen. Aber er schreibt mir nicht. Vielleicht trägt er es mir doch nach. Er überlegte. Sie müssen oft zu mir kommen, Herr Notar. Wir werden Testamente machen. Oder werden auch Sie mich enttäuschen? Er sah ihn misstrauisch an. Er hat mich schon einmal mit einem betrogen, der dort. Sein Finger wies auf Joachim. Dann ergriff er einen Teller und drückte, als ob er zielen wollte, ein Auge zu. Ich habe ihm befohlen zu heiraten. Doch der Arzt stand neben ihm, legte die Hand auf seinen Arm. Kommen Sie, Herr von Pasenow, wir wollen auf Ihrem Zimmer noch ein wenig miteinander plaudern. Wirklich allein? Und ich werde mich nicht mehr fürchten? Er lächelte jetzt hilflos, tätschelte die Wange des Arztes. Ja, wir wollen es Ihnen schon zeigen. Der Nervenspezialist blieb noch 2 Tage auf dem Gute. Und als bald darauf ein höchst beunruhigendes Telegramm Bertrands aus Berlin eintraf und der Zustand des Kranken offenbar stationär blieb, konnte auch Joachim abreisen. Bertrand war nach Berlin zurückgekehrt. Nachmittags wollte er Joachim besuchen, fand aber bloß Rusena in der Wohnung vor. Sie räumte im Schlafzimmer, als Bertrand eintrat. Mit Ihnen spreche ich nicht. Weiß was von Ihnen zu halten. Bin ich wieder schlechter Freund, kleine Rosena? Bin ich Ihre kleine Rosena? Schön. Also, was ist geschehen? Was geschehen? Was alles? Haben ihn weggeschickt. Pfeif auf Ihr Spitzengeschäft! Rosena legte schweigend die Wäsche in die Kommode. Bertrand rückte einen Stuhl heran und freute sich auf die Fortsetzung. Wenn möcht sein meine Wohnung, möcht hinauswerfen, nicht sitzen lassen. Also, Rosena. Jetzt im Ernst. Was ist denn los? Geht es dem alten Herrn wieder so schlecht, dass Pasenow hinreisen musste? Stellen's nicht so. Als möchten nicht wissen, bin nicht so dumm. Ich glaube doch, deine Rosena. Red's mich nicht an! Erst haben wir ihn weggeschickt und dann noch lustig machen? Also, Rosena, Sie glauben nicht, dass der alte Herr von Pasenow krank ist. Nichts glaube ich. Alle sind gegen mich. Wahrscheinlich wird also der alte Herr auch noch sterben, weil er gegen die kleine Rosena ist, wie? Wann sie werden umbringen, werde sterben. Bertrand wusste, dass gegen diese Geistesverfassung wenig zu machen war, und er schickte sich zum Gehen an. Ihnen soll man umbringen. Bertrand war amüsiert. Gut, ich habe nichts dagegen. Wird es aber dann besser werden? So? Sie haben nichts dagegen? Nichts dagegen? Lusina kramte aufgeregt in der Wäschelade. Aber hören Sie noch mich, ja? Sie kramte weiter. Nichts dagegen? Und hatte gefunden, was sie suchte. Feindselig, mit dem Armeerevolver Joachims in der Hand, stand sie Bertrand gegenüber. Das ist zu albern, dachte Bertrand. Leg das Zeug sofort weg. Hauen Sie ja nichts dagegen? Er wollte auf Lusina zutreten, um ihr die Waffe fortzunehmen. Da krachte schon ein Schuss. Ein zweiter folgte, als der Revolver von Lusina fallen gelassen auf den Boden aufschlug. »Das ist doch wirklich zu dumm«, sagte Bertrand und bückte sich danach. Lusina stand weiß und versteinert, zeigte auf Bertrand und sagte, »Da!« Aus Bertrands Ärmel tropfte Blut. Bertrand riss den Rock und das Hemd herunter. Er hatte nichts gespürt. Es war ein Streifschuss am Arm, aber er musste doch zu einem Arzt. Er rief den Burschen zu, dass er eine Droschke besorgen solle. Mit einem Wäschestück Joachims machte er sich einen Notverband. Er fuhr zuerst nach Hause, holte alles, was ein praktischer und standesbewusster Herr für das Krankenlager benötigt. Und nachdem er sich in der Klinik eingerichtet hatte, schickte er ein Billett an Lusina mit der Bitte, sie möge ihn doch besuchen. Der Bote kam mit der Nachricht zurück, dass das Fräulein noch nicht heimgekommen sei. Am nächsten Morgen schickte er wieder zu ihr. Sie war noch immer nicht daheim gewesen. Auch in Joachims Wohnung war sie noch nicht gesehen worden. Da entschloss er sich, nach Stolpin zu telegrafieren. Und zwei Tage darauf traf Joachim ein. Bertrand fühlte sich nicht verpflichtet, Joachim den Hergang der Szene wahrheitsgetreu zu erzählen. Die Geschichte vom Unfall und von Lusinas Ungeschicklichkeit klang plausibel genug. Joachim dachte, was hat er mit ihr gemacht? Doch dann stieg es mit plötzlichem Entsetzen auf, dass Lusina schon öfters, manchmal bloß im Scherz, manchmal aber auch ernsthaft gedroht hatte, sie werde ins Wasser gehen. Er sah die grauen Weiden des Havelufers, den Baum, unter dem sie damals Schutz gesucht hatten. Ja, dort musste sie im Flusse liegen. Einen Herzschlag lang fühlte er sich von dieser romantischen Vorstellung geschmeichelt. Dann aber überschwemmte ihn wieder das Entsetzen. Unabwendbares Geschick, unabwendbare Prüfung. Wäre es nicht besser gewesen, die Kugel hätte ihn statt Helmut getroffen? Aber nun war es zu spät. Nun lag Lusina auf dem Grunde der Havel, sah mit verglasten Augen auf die Fische, die im grauen Wasser über sie hinwegzogen. Ich fahre zur Polizei. Nein, Pasino, ich werde das für Sie erledigen. Sie sind noch zu erregt. Außerdem wittern die Herren gleich alle möglichen Dramen. Joachim war ihm aufrichtig dankbar. Ja, aber Ihr Arm... Ach, das macht nichts. Man wird mich hier schon fortlassen. Aber Sie, lieber Pasino, haben heute Abend eine unangenehme Mission, die ich Ihnen leider meines Armes wegen nicht abnehmen kann. Sie werden zivil anlegen und die Nachtlokale ein wenig durchsuchen. Sonst wird uns die gute Lusina am Ende noch mitten in einem Lokal verhaftet. An solch banalste und abscheulichste Möglichkeit hatte Joachim nicht gedacht. Dieser Bertrand war eben ein widerlicher Zyniker. Er sah Bertrand an, wusste der mehr? Mephisto allein wusste, wofür Margarete zu büßen hatte. Aber Bertrand ließ sich nichts anmerken. Es blieb kein anderer Ausweg, als sich zu unterwerfen und Bertrands Befehl als Prüfung auf sich zu nehmen. Er hatte seinen erniedrigenden Weg angetreten, bei Kellnern und Buffetdamen Nachfrage gehalten und war erleichtert, als man ihm im Jägercasino sagte, dass Lusina nicht gesehen worden sei. Er musste immer wieder schamerfüllt beim Buffet, bei der Toilettefrau nachfragen, erfuhr, dass man sie gesehen oder nicht gesehen habe, dass sie sich gewaschen hatte, einmal mit einem Herrn fortgegangen wäre. Manche dieser Leute hatten Joachim ohne weiteres als Herr Leutnant angesprochen, so dass der Verdacht in ihm aufgestiegen war, Lusina hätte diese alle zu Vertrauten ihrer Liebe gemacht, hätte ihre Liebe an diese Leute verraten. Und besonders waren es die Toilettefrauen, an die er immer wieder gewiesen wurde. Dort fand er sie auch. Schlafend saß sie im Winkel eines Waschraumes unter einer Gasflamme. Die Hand mit dem Ring, den sie von ihm bekommen hatte, lag weich auf der feuchten Marmorplatte des Waschtisches. Der Hut war ein wenig nach hinten gerutscht und hatte mit seinen Nadeln die Frisur mitgezogen. Er berührte ihre Hand. Rougenat öffnete mühsam die Augen. Als sie ihn erkannte, schloss sie sie wieder. Rougenat, wir müssen gehen. Sie schüttelte mit geschlossenen Augen den Kopf. Geben Sie ihren herzhaften Kuss, ermunterte ihn die Toilettefrau. Nein! Rougenat sprang auf. Das aus! Das weißt! Aus ist! Ihr Atem roch übernächtig und faulig. Die Toilettefrau zog ihn am Ärmel in den Vorraum, flüsterte ihm zu, sie wird kommen, wenn sie Herrn Leutnant nicht mehr hört. Herr Leutnant können ja unten warten. Joachim gehorchte der Toilettefrau. Und im Schatten des Nebenhauses wartete er wohl eine Stunde. Dann zeigte sich Rougenat. An ihrer Seite watschelte ein dicker, bärtiger, weicher Mann. Sie blickte mit sonderbarem, erstarrt boshaftem Lächeln vorsichtig herum. Und dann winkte der Mann einer Droschke und sie fuhren davon. Joachim hatte gegen einen Brechreiz zu kämpfen. Er schleppte sich nach Hause. Der Revolver lag noch auf der Kommode. Er untersuchte ihn. Zwei Schüsse fehlten. Die Waffe in den gefalteten Händen begann er zu beten. Gott, nimm mich auf wie meinen Bruder. Ihm warst du gnädig, sei es auch mir. Dann aber besann er sich, dass er noch letztwillige Verfügungen zu treffen habe. Und Rougenat durfte er nicht unversorgt zurücklassen, sonst hätte sie ja recht mit allem, was sie ihm angetan hatte, so unverständlich es auch war. Er suchte Tinte und Papier. Der Morgen fand ihn über den kaum beschriebenen Bogen eingeschlafen. Er verheimlichte sein Erlebnis mit Rougenat, schämte sich vor Bertrand, wollte ihm den Triumph nicht gönnen. Und obwohl er die Lüge verabscheute, erzählte er, er habe sie in ihrer Wohnung angetroffen. Wo hat sie denn während der 3 Tage gesteckt? Sie sagt es nicht. Auch gut. Dieser Gleichmut und diese Sachlichkeit waren aufreizend. Er hätte sich fast erschossen und jener sagte bloß, auch gut. Aber er hatte sich nicht erschossen, weil er für Rougenat sorgen musste. Und dazu benötigte er den Rat Bertrands. Hören Sie, Bertrand, ich werde jetzt wohl das Gut übernehmen müssen. Und da möchte ich ihr eine Geldsumme aussetzen. Wie macht man das? Man überweist ihr das Geld. Aber setzen Sie ihr lieber für eine bestimmte Zeit eine Rente aus. Sie bringt sonst das Geld sofort durch. Wir lassen es durch meinen Rechtsanwalt besorgen. Ich will für morgen oder übermorgen eine Zusammenkunft vereinbaren. Im Übrigen sehen Sie miserabel aus, mein Lieber. In welchen Pfuhl war er doch geraten? Draußen floss der Herbstregen an den Scheiben herab. Jetzt mussten die Gebäude bei Borsig schwarz vor geschwemmtem Ruß sein. Schwarz die Pflastersteine und der Fabrikshof, den man durch das Tor sehen konnte. Ein Meer schwarzen, glänzenden Morastes. Das war der Pfuhl. Dort gehörten der dicke Mann und Rougenat und Bertrand hin. Das war alles das Nämliche, wie die Nachtlokale mit ihren Gasflammen und ihren Toiletteräumen. Der Tag war zur Nacht geworden, wie die Nacht zum Tage. Er hörte das Wort »jungfräuliche Lichtgestalt« und nun sah er wieder Elisabeth, die anders war als alle anderen, hoch oben auf silbriger Wolke, über allem Pfuhle schwebend. Jetzt würde sie mit ihrer Mutter bald kommen, ins neue Haus einziehen. Dass es dort auch Toiletteräume gab, war eigentümlich. Er empfand es als gotteslästerlich, daran zu denken. Doch nicht minder gotteslästerlich war es, dass Bertrand hier mit blond gewelltem Haar in einem weißen Zimmer wie ein junges Mädchen lag. So verbirgt Finsternis ihr wahres Wesen, lässt sich ihr Geheimnis nicht entreißen. Dass Bertrand, dem die gestrige Expedition zum Polizeipräsidium wohl nicht gut angeschlagen hatte, an diesem Tage wieder fieberte, bemerkte Joachim von Pasenow allerdings nicht. Joachim legte Parado-Uniform und neue Handschuhe an, als er von der Ankunft der freiherrlichen Familie benachrichtigt wurde und fuhr bei Badensens zu einer Stunde vor, zu der er den Baron und die Baronin anzutreffen hoffte. Man wollte ihm sofort das neue Haus zeigen, doch er bat den Baron vorerst um eine Privatunterredung. Und nachdem der Baron sich mit ihm zurückgezogen hatte, richtete sich Joachim mit kurzem Ruck zu einer vorschriftsmäßigen Haltung auf, stand stramm wie vor einem Vorgesetzten und hielt um die Hand Elisabeths an. Der Baron sagte, sehr erfreut, sehr geehrt, mein lieber, lieber Pasenow, und rief die Baronin ins Zimmer. Die Baronin sagte, oh, ich habe es erwartet, eine Mutter sieht gar vieles, und trocknete tupfend ihre Augen. Ja, er wäre ihnen als lieber Sohn sehr erwünscht, sie könnten sich wohl keinen besseren denken und wären überzeugt, dass er alles daran setzen werde, ihr Kind glücklich zu machen. Ja, er werde es tun, erwiderte er männlich. Der Baron hatte seine Hand erfasst, aber nun müssten sie vor allem mit dem Kinde sprechen, das wäre nur begreiflich. Joachim erwiderte, dass er begreife. Dann verabschiedete er sich kurz und ohne das neue Haus oder Elisabeth gesehen zu haben. Aber das hatte jetzt wenig auf sich, da er ja ein ganzes Leben hierfür Zeit haben würde. Es fiel ihm selber auf, dass er ihr Ja-Wort nicht stürmischer ersehnte und dass sie nichts dazu drängte, die Wartezeit abzukürzen. Und manchmal wunderte er sich, dass er sich von dem künftigen Leben keine Vorstellung machen konnte. Er sah sich zwar, gestützt auf einen Stock mit weißer Elfenbeinkrücke, in der Mitte des Wirtschaftshofes, neben Elisabeth stehen, aber dachte er näher hin, so stellte sich das Bild Bertrands dazu ein. Es wird nicht leicht sein, ihm die Verlobung mitzuteilen. Schließlich war es eben Bertrand, gegen den es ging und vor dem Elisabeth bewahrt werden sollte. Joachim fuhr zur Klinik. Bertrand befand sich tatsächlich noch immer dort. Man hatte an ihm herumoperieren müssen. Joachim war aufrichtig bestürzt, dass er den Patienten so sehr hatte vernachlässigen können, und erzählte von seiner Werbung um Elisabeth. Ich weiß nicht, ob ich ihr Ja-Wort erhalten werde. Allein so sehr ich es erhoffe, ich fürchte noch mehr die Absage, weil ich mich dann in all die furchtbaren Wirrnisse der letzten Monate, die Sie ja zum großen Teile miterlebt haben, rettungslos zurückgestoßen fühlen würde. Bertrand lächelte. Sie wird nicht Nein sagen. Sagte dies mit solcher Bestimmtheit und Sicherheit, dass Joachim wieder jenes Gefühl der Geborgenheit empfand, das ihm so oft schon von Bertrand zugeflossen war. Und wie zur eigenen Bestätigung sagte etwas in ihm, Kameraden in des Königs Rock. Und plötzlich sah er Bertrand als Major vor sich. Woher aber hatte der seine Zuversicht? Wie konnte der wissen, dass Elisabeth nicht Nein sagen würde? Warum lächelte er so ironisch dazu? Was wusste dieser Mensch? Und er bedauerte, ihn eingeweiht zu haben. Bertrand hätte nun allerdings manche Ursache gehabt, ironisch zu lächeln, oder richtiger, vielwissend zu lächeln. Elisabeth hatte ihn am Vortage kurzerhand besucht. Sie war in die Klinik gefahren und hatte ihn ins Sprechzimmer bitten lassen. Das war ein merkwürdiger Besuch und entsprach gewiss nicht der Sitte. Doch Elisabeth gab sich gar nicht die Mühe, den gesellschaftlichen Verstoß zu bemänteln. Joachim hat um meine Hand angehalten. Wenn Sie ihn lieben, ist es kein Problem. Ich liebe ihn nicht. Dann ist es ebenfalls kein Problem, denn dann werden Sie ihm einen Korb geben. Joachim liebt mich. Gestatten Sie mir, an dieser Liebe etwas zu zweifeln. Sie sind ein schlechter Freund. Nein. Es gibt Augenblicke, in denen man absolut aufrichtig sein muss. Vielleicht liebe ich ihn. Es gab eine Zeit, in der ich nicht ungern an diese Ehe gedacht habe. Warum sind Sie gekommen, Elisabeth? Doch nicht, weil Sie einen Rat brauchen, den niemand Ihnen geben kann. Sie wollen mir nicht helfen. Sie sind gekommen, weil Sie fühlen, dass ich gewissermaßen und irgendwo außerhalb Ihrer Welt stehe. Weil Sie meinen, dass es in diesem Irgendwo noch eine dritte Instanz geben könne, neben der banalen Alternative, ich liebe ihn nicht. Vielleicht ist es so. Ich weiß es nicht mehr. Sie stehen vor einer Lebensentscheidung. Und natürlich kommt es bloß darauf an, ob eine Frau den Mann als Liebhaber will und nicht darauf, ob sie eine Menage miteinander gründen wollen. Wenn ich diesem Joachim etwas verdenke, so ist es, dass er das einzig Wesentliche nicht offen mit ihnen ins Reine gebracht, sondern sie mit der sogenannten Werbung bei den Eltern geradezu entwürdigt hat. Passen Sie auf. Hinterher gibt es dann noch den Kniefall. Elisabeth. Quälen Sie mich doch nicht. Bin ich denn nicht schon genügend gequält? Elisabeth. Das ist Wahnsinn. Nein. Es ist nur ein Abschied. Wer darf Sie küssen, Elisabeth? Sie lieben mich nicht. Ich liebe dich nicht? Sie lieben mich nicht. Ich liebe dich nicht? Oh, geben Sie Acht, Elisabeth. Ich bin dort verwundet. Verzeihen Sie. Ich sehne mich nach dir. Und gehst fort? Ja. Warum? Ich kann dich doch nicht bitten, meine Geliebte zu werden, mit mir zu kommen. Selbst wenn es für dich wertvoller sein könnte als, sagen wir es gerade heraus, die Heirat mit diesem Joachim. Sie können noch immer daran denken, dass ich ihn heirate? Natürlich. Es ist 20 Minuten her, dass wir beide daran gedacht haben. Entweder hätte der Gedanke schon vor 20 Minuten unerträglich sein müssen, oder er ist auch jetzt erträglich. Du weichst aus. Oder es macht dir Freude, mich zu quälen. Sie sind zynisch. Ich bin egoistisch. Du liebst mich nicht. Ich liebe dich. Soll ich Joachim heiraten? Ich liebe dich und darf dir trotzdem nicht Nein sagen. Leb wohl. Ich werde heiraten. Vielleicht ist es zynisch, aber das darf dich nicht wundern. Leb wohl. Leb wohl, Elisabeth. Vergiss diese Stunde nicht. Es ist meine einzige Rache an Joachim. Ich werde dich nie mehr vergessen können. Du fieberst, sagte sie und ging rasch aus dem Zimmer. Joachim fühlte sich von Bertrand in diese Ehe hineingedrängt. Seine Werbung war angenommen. Allerdings, schrieb der Baron, wolle Elisabeth noch keine offizielle Verlobung feiern. Sie habe eine gewisse Scheu vor dem endgültigen Schritt, aber Joachim werde für den nächsten Abend zum Souper erwartet. Wenn es auch noch nicht als richtige Verlobung galt, wenn auch Joachim weder von Elisabeth noch von den künftigen Schwiegereltern das tauliche Du angeboten wurde, ja, wenn der Ton bei Tische fast ein steifer war, unverkennbar lag es wie Festessstimmung in der Luft, insbesondere als der Baron an sein Glas klopfte und mit vielen schönen Worten den Gedanken umschrieb, dass eine Familie ein geschlossenes Ganzes sei und nicht leicht ein neues Mitglied in ihren Kreis einlassen könne. Wenn dies aber nach Gottes Fügung doch geschehe, so soll es von ganzem Herzen geschehen und die Liebe, die die Familie zusammenhalte, werde dann auch den Neuankömmling umschließen. Die Baronin hatte Tränen in den Augen und hielt gerührt die Hand ihres Gatten gefasst, als er von der Liebe sprach. Und Joachim hatte das warme Gefühl, dass er es hier gut haben werde. Im Schoße der Familie, sagte er sich, und es fiel ihm die heilige Familie ein. Nach dem Souper ließ man die jungen Leute allein, damit sie sich aussprechen könnten. Sie saßen in dem neu eingerichteten Musikzimmer mit den schwarzen Seidenmöbeln, auf denen von der Baronin und von Elisabeth angefertigte Spitzenschoner angenadelt waren. Und während Joachim nach dem rechten Worte suchte, hörte er Elisabeth fast fröhlich sagen, »Also, Sie wollen mich heiraten, Joachim?« »Joachim, haben Sie sich das auch richtig überlegt?« »Wie undamenhaft«, dachte er. Beinahe könnte Bertrand so sprechen. Was aber sollte er tun? Sollte er sich jetzt auf ein Knie niederlassen, um seine Werbung anzubringen? Das Glück war ihm hold, denn das Taburett, auf dem er Platz genommen hatte, war so nieder, dass er, wenn er sich zu Elisabeth hinüberwandte, ohnehin mit dem Knie fast den Boden berührte und, wollte man es so auffassen, dies immerhin als angedeuteter Kniefall genommen werden konnte. In dieser etwas gezwungenen Stellung verblieb er denn auch. Werde ich hoffen dürfen? Haben Sie den Heiratsplan mit Ihrem Freund Bertrand besprochen? Er durfte dies, ohne gegen die Wahrheit zu verstoßen, verneinen. Was wollte sie mit Bertrand? Wo wollte sie damit hinaus? Es war irgendwie ungehörig, in dieser Stunde von Bertrand zu sprechen, obwohl es Erleichterung war, überhaupt ein Gesprächsthema gefunden zu haben. Er wird bald nach Indien reisen. Ja, Indien. Ich habe lang gezögert, denn ich kann Ihnen ja bloß ein einfaches Leben auf dem Lande bieten. Wir sind anders als er. Joachim war gerührt, dass sie wir gesagt hatte. Er ist vielleicht entwurzelt und vielleicht sehnt er sich zurück. Jeder ist in sich beschlossen. Ihm fehlt die wahre Innigkeit und Christlichkeit. Er verstummte. Und obwohl alles in Regungslosigkeit erstarrt blieb, schienen die Möbel, schien das Piano, auf dessen schwarzer Lackfläche der Kreis der Gaslichter sich noch spiegelte, nicht mehr an der Stelle zu stehen, wo sie vor dem gestanden, sondern weit draußen. Und auch die goldenen Drachen und Schmetterlinge auf dem schwarzen chinesischen Paravent in der Ecke waren hinweggehuscht, aufgesaugt gleichsam von den weichenden Wänden, die wie mit schwarzen Tüchern verhängt waren. Nun wird sie bald sterben, dachte Joachim. Und fast war es Bestätigung, da er ihre Stimme in der Leere vernahm. Sein Tod wird einsam sein. Es klang nach Todesurteil und nach Verheißung. Eine Verheißung, die er bekräftigte. Er ist krank und es mag bald sein. Vielleicht in diesem Augenblick. Ja, sagte Elisabeth aus dem Jenseits. Und es war wie ein Tropfen, der im Auffallen zu Eis wird. Ja, in diesem Augenblicke. Und in der starren Unentscheidbarkeit dieser Sekunde, in der der Tod neben ihnen stand, wusste Joachim nicht, ob sie beide es waren, die er berührte, oder Bertrand, oder den Vater. Und nun wurde es auch nahe und verständlich und seltsam klar, dass der Vater vor und nach der dunklen Wärme des Kuhstalls sich sehnte. War es nicht besser, jetzt mit Elisabeth zu sterben, von ihr sich in die gläserne Helligkeit geleiten zu lassen, die über dem Dunkeln schwebte? Eine furchtbare Dunkelheit wird um ihn sein, und keiner wird kommen, ihm zu helfen. Doch Elisabeth sagte hart, keiner darf kommen. Und mit der gleichen grauen, tonlos harten Stimme sprach sie weiter in die Leere hinein, schloss im gleichen Atem an, der doch Atem nicht mehr war. Ich werde ihre Frau werden, Joachim. Und wusste selber nicht mehr, ob sie es gesagt hatte. Denn Joachim saß unverändert, reglos, verdrehten Oberkörpers und antwortete nichts. So blieben sie, bis sie die Stimme des Barons im Nebenzimmer vernahmen. Wir müssen hineingehen, sagte Elisabeth. Dann traten sie in den hell erleuchteten Salon. Wir haben uns verlobt. Mein Kind, rief die Baronin aus und schloss Elisabeth unter Tränen in ihre Arme. Doch der Baron, dessen Augen nicht minder feucht waren, rief, nun wollen wir aber fröhlich sein und Gott für diesen glücklichen Tag danken. Und Joachim liebte ihn für diese herzlichen Worte und fühlte sich in seine Hut gestellt. Zwei Tage später erhielt Joachim einen Brief, in welchem Bertrand ihm mitteilte, dass sein Zustand sich wesentlich gebessert habe und dass er in eine Klinik nach Hamburg übersiedle, um dem Sitz seiner Geschäfte näher zu sein. Doch würden sie sich vor seiner Orientreise gewiss noch treffen können. Angesichts dieser anmaßlichen Selbstverständlichkeit, mit der Bertrand die Zusammenkunft in Aussicht nahm, beschloss Joachim, sie unter allen Umständen zu vermeiden. Aber er litt darunter, dass er der Sicherheit und der Leichtigkeit des Freundes und seiner Lebensgewandtheit fortab entraten sollte. Es war eine stille Hochzeit auf Lestow. Der Zustand Vaters war stationär geblieben. Er dämmerte dahin, nahm die Umwelt nicht mehr zur Kenntnis, und man musste sich gefasst machen, dass es noch jahrelang so weitergehen könne. Zwar sagte die Baronin, dass eine stille, innige Feier ihrem und ihres Gatten Sinn viel mehr entspräche als rauschende Festlichkeiten, aber Joachim wusste bereits, welchen Wert die Schwiegereltern auf die Familienfesttage legten, und er fühlte sich verantwortlich für den Vater, der den Glanz verhinderte. Joachim weigerte sich, die Braut am Hochzeitsabend heimzuführen. Diese Nacht im Hause des Kranken zu verbringen, erfüllte ihn mit Widerwillen. Aber noch unmöglicher erschien es ihm, dass Elisabeth sich vor den Augen der vertrauten Dienerschaft zur Ruhe begeben solle. Er schlug also vor, dass Elisabeth in Lestow übernachten möge, und er würde sie am nächsten Tage abholen. Sonderbarerweise stieß dieser Vorschlag auf den Widerstand der Baronin, die eine solche Lösung für unschicklich fand. Und wenn wir uns auch darüber hinwegsetzten, was würde das ungebildete Gesinde davon halten? Endlich entschloss man sich, die Feier so zeitig anzusetzen, dass das junge Paar noch den Mittagszug erreichen könne, denn sie wollten doch schon am frühen Morgen weiter und wahrscheinlich würden sie sogar gleich den Nachtzug nach München benutzen. Ja, Nachtreisen waren beinahe die einfachste Lösung des Eheproblems, waren Rettung aus der Furcht, es könnte einer mitwissend lächeln, wenn er mit Elisabeth werde schlafen gehen müssen. Doch nun schwankte er, ob sie tatsächlich sofort nach München weiterreisen könnten. Durfte man Elisabeth nach den Anstrengungen des Tages eine Nachtfahrt zumuten? Er überlegte, was Bertrand in solchem Falle getan hätte, und kam zu dem Ergebnis, dass es ja nichts verschlüge, Zimmer im Hotel Royal in Berlin zu bestellen. Sollte Elisabeth es wünschen, so könnte man trotzdem noch weiterreisen. Und er war eigentlich stolz, diese gewandte Lösung allein gefunden zu haben. Es war nun völlig winterlich geworden, und die geschlossenen Wagen, mit denen man zur Kirche fuhr, kamen im Schnee bloß schrittweise vorwärts. Joachim fuhr mit seiner Mutter. Die saß behäbig und breit in dem Wagen, und Joachim ärgerte sich, wenn sie wiederholte, »Vater würde doch seine herzliche Freude daran gehabt haben. Es ist eben ein Jammer.« Elisabeth im Brautkleid sah so madonnenhaft aus wie noch nie, sah aus wie Schneewittchen. Und er musste an das Märchen von der Braut denken, die am Altar tot zusammengebrochen war, weil sie plötzlich erkannt hatte, dass in des Bräutigams Gestalt der Leibhaftige sich versteckt hielt. Der Gedanke wollte ihn nicht loslassen, überwältigte ihn so sehr, dass er weder den Gesang des Chors noch die Rede des Pastors vernahm. Ja, er verschloss sich sogar, sie zu hören, aus Angst, er müsse ihn unterbrechen, müsse ihm sagen, dass ein Unwürdiger, ein Verstoßener vor dem Altar stehe, einer, der die heilige Stätte entweiht. Und erschrocken fuhr er auf, als er das Ja auszusprechen hatte. Erschrocken auch, dass die Zeremonie, die ihm die Offenbarung des neuen Lebens hätte sein sollen, so rasch und fast unbemerkt vorübergegangen war. Dann versank alles in dem Trubel der Glückwünsche, des Umkleidens, der Abreise, so dass sie erst am Bahnhof wussten, was geschehen war. Als Elisabeth in das Coupé stieg, wandte er sich ab, um nicht wieder Beute unreiner Gedanken zu werden. Nun waren sie allein. Elisabeth lehnte müde in einer Ecke. Ihr Profil stand scharf gegen das Fenster, hinter dem der graue Winternachmittag hing. Und Joachim war glücklich, dass jene beklemmende und gefürchtete Vision ausblieb, in der ihr Gesicht zur Landschaft wurde. Aber während er sie noch betrachtete, sah er, wie der Koffer, den man auf den Sitz gegenübergestellt hatte, sich nicht minder scharf vom grauen Horizont abhob. Und es überkam ihn die sinnlos verschärfte Angst, sie wäre ein Ding, eine tote Sache, nicht einmal eine Landschaft. Er stand rasch auf, als wollte er dem Koffer etwas antun, doch er öffnete ihn bloß und entnahm ihm den Proviantkorb. Unser erstes eheliches Mahl. Joachim schenkte den Wein in die zusammenschiebbaren Silberbecher und Elisabeth stieß mit ihm an. So verbrachten sie die Fahrt. Und Joachim war wieder der Meinung, dass die Eisenbahn die beste Form des Ehelebens darstelle. Ja, er begann Bertrand zu verstehen, der einen so großen Teil seiner Zeit auf der Bahn verbringen konnte. »Wollen wir nicht abends gleich nach München weiter?«, sagte er. Doch Elisabeth erwiderte, dass sie sich recht abgespannt fühle und lieber die Fahrt unterbrechen wolle. So konnte er nicht umhin, ihr zu verraten, dass er für diesen Wunsch schon vorgesorgt und Zimmer bestellt hätte. Elisabeth zögerte die Nachtruhe hinaus, verlangte nach Abendbrot und sie saßen recht lange im Speisesaal. Die Musiker, welche die Tafelmusik besorgten, hatten ihre Instrumente schon weggetan, nur wenige Gäste waren noch im Saale. Und so angenehm Joachim jede Verzögerung war, so fühlte er dennoch wieder jene Kälte verdünnter Luft in dem Raume sich spannen. Jene Kälte, die ihnen am Abend ihrer Verlobung furchtbare Todesahnung geworden war. Auch Elisabeth mochte dies fühlen, denn sie sagte, dass es nun Zeit zur Ruhe wäre. Der Augenblick war also gekommen. Gute Nacht, Joachim. Elisabeth hatte ihn mit einem freundlichen Gute Nacht verabschiedet, und nun ging er in seinem Zimmer auf und ab. Er sah an sich herab und empfand den langen Uniformrock als Schutz. Es war schamlos, dass die Leute im Frack zur Hochzeit erschienen. Dennoch musste er daran denken, sich zu waschen. Und leise, als beginge er ein Sakrileg, zog er den Rock aus und goss Waschwasser in das Becken auf dem braunpolierten Waschtisch. Aber nun ergab sich etwas Unvorstellbares. Wer durfte es wagen, in der Nähe Elisabeths zu gurgeln? Und doch müsste er viel inniger untertauchen, im flüssigen, reinigenden Kristall, müsste sich ertränken, hervorzugehen aus tieferer Reinigung, wie aus der Taufe im Jordan. Aber was nützte selbst ein Bad? Rusena hatte ihn erkannt und hat die Konsequenzen gezogen. Er schlüpfte rasch wieder in den Rock, knöpfte ihn vorschriftsmäßig zu und ging im Zimmer auf und ab. Warum schrie sie nicht wie Rusena hinter der verschlossenen Tür, dass er weggehen solle? Damals hatte er wenigstens die Toilettefrau zur Seite gehabt. Nun aber war er allein und ohne Beistand. Musste er ihr nicht sagen, dass er sie freigebe? Heute noch? Dass er sie, wenn sie befehle, sofort in ihr Haus nach Westend, in ihr schönes neues Haus, das auf sie wartete, bringen werde? In großer Erregung klopfte er an die Verbindungstüre, wünschte gleichzeitig, es nicht getan zu haben. Joachim? Ich will dir sagen, dass ich dich freigebe. Es geht nicht an, dass du dich für mich opferst. Soll ich dich nach Westend bringen? Nun musste Elisabeth lachen. Jetzt, mitten in der Nacht, die Leute draußen würden Augen machen. Willst du nicht einfach zu Bett gehen, Joachim? Wir können alles morgen in schönster Ruhe besprechen. Du musst ja auch müde sein. Joachim sagte wie ein trotziges Kind, ich bin nicht müde. Die Kerze beleuchtete flackernd ihr blasses Gesicht, das zwischen den gelösten Haaren in den bleichen Kissen lag. Ein Zipfel des Polsters schaute wie eine Nase in die Luft, und sein Schatten an der Wand war nicht anders als der Schatten von Elisabeths Nase. Bitte, Elisabeth, drück den Zipfel des Kissens herunter. Links oben neben dir. Warum? Fragte Elisabeth verwundert und griff hinauf. Er wirft einen so hässlichen Schatten. Joachim machte einen Schritt ins Zimmer. Aber Joachim, was stört dich an dem Schatten? Ist es jetzt recht? Der Schatten deines Gesichtes ist wie eine Gebirgskette an der Wand. Man sollte zwei Kerzen neben dich stellen, dann gäbe es keinen Schatten und du siehst aus wie Schneewittchen. Und tatsächlich ging er in sein Zimmer und kam mit der zweiten brennenden Kerze zurück. Oh, du bist lustig, Joachim, musste Elisabeth nun sagen. Wohin willst du denn die zweite Kerze stellen? Und überdies sehe ich wie eine Tote aus zwischen den beiden Kerzen. Joachim besah die Sachlage. Elisabeth hatte recht. Und er sagte, darf ich sie aufs Nachtkästchen stellen? Natürlich darfst du. Sie machte eine kleine Pause. Jetzt bist du ja mein Mann. Sie hatte die Decke über die Schultern hinaufgezogen. Nur die Hand von einer Spitzenkrause am Gelenk eingefangen, hing weich über den Bettrand. Joachim stand unschlüssig bei dem Nachtkästchen. Er begriff nun plötzlich nicht, wie die Dinge ihre Art und Bestimmung wechseln konnten. Ein Bett war ein angenehmes Möbelstück zum Schlafen. Bei Rusena war es ein Ort der Sehnsucht und unbeschreiblicher Süßigkeit. Und jetzt war es etwas Unnahbares, ein Etwas, dessen Kante er kaum zu berühren wagte. Holz ist doch Holz, aber auch das Holz des Sarges will man nicht berühren. Es ist so schwer, Elisabeth. Verzeih mir. Doch er bat sie bloß um Verzeihung, weil er gewahrte es mit Schrecken, weil er fast gewünscht hatte, dass nicht sie, sondern Rusena hier wäre. Und er merkte, wie tief er dem Pfuhl noch verhaftet war. Verzeih mir, sagte er nochmals und kniete nieder, um die weiße, blaugeäderte Hand auf der Bettkante zum Abschied zu küssen. Sie wusste nicht, ob es die gefürchtete Annäherung bedeuten sollte und schwieg. Sein Mund lag auf ihrer Hand und er spürte seine Zähne, die sich an die Innenseite der Lippen drückten, als Rand des harten Knochenkopfes, der in dem Seinen steckte und im Gerippe sich fortsetzte. Er spürte auch den warmen Atem in der Höhlung seines Mundes und die Zunge eingebettet in dem Trog zwischen den Unterkiefern. Und er wusste, dass er dies nun alles rasch wegtragen müsse, damit Elisabeth dessen nicht inne werde. Doch er wollte Rusena diesen raschen Sieg nicht zugestehen. Und so verharrte er noch in schweigendem Kniefall vor dem Bette. Er wartete auf das Wunder. auf das Zeichen der Gnade, das Gott ihm geben sollte. Und es war, als stünde die Angst an der Pforte der Gnade. Er bat, Elisabeth, sag ein Wort. Und Elisabeth antwortete langsam, als wären es nicht ihre eigenen Worte. Wir sind nicht fremd genug und wir sind nicht vertraut genug. Elisabeth, wirst du von mir fortgehen? Elisabeth antwortete weich, nein, Joachim, ich glaube wohl, dass wir jetzt mitsammen gehen werden. Sei nicht traurig, Joachim. Es wird sich alles zum Guten wenden. Ja, wollte Joachim antworten, das seien auch Bertrands Worte. Aber er stockte, nicht bloß, weil es unschicklich gewesen wäre, dies zu erwähnen, sondern er stockte, weil aus ihrem Munde das Wort Bertrands ihm wie ein mephistophelisches Zeichen des Dämons und des Bösen war, statt des Zeichens von Gott, das er erwartet und erhofft und erbeten hatte. Einen Augenblick war das Bild Bertrands wie am Grunde eines braunen Kästchens sichtbar und war dennoch versteckt. Und es war der Leibhaftige, dessen Gesicht und Gestalt den Schatten eines Gebirgszuges dort an die Wand warf. Wo ist die Hilfe? Clausewitz' Ausspruch fiel ihm ein, dass es immer nur ein Ahnen und Herausfühlen der Wahrheit ist, nach dem gehandelt wird. Und sein Herz ließ es ahnend erkennen, dass ihnen in einem christlichen Hausstand die rettende Hilfe der Gnade beschieden sein werde, sie schützend, damit sie nicht unbelehrt, hilflos und sinnlos auf Erden wandeln und ins Nichts eingehen müssten. Nein, das war nicht Gefühlskonvention zu nennen. Er richtete sich auf und fuhr mit der Hand sanft über die Seidendecke, unter der ihr Körper lag. Er fühlte sich ein wenig als Krankenpfleger, und von Ferne war es, als wollte er den kranken Vater oder dessen Sendboten streicheln. »Arme kleine Elisabeth«, sagte er. Es war das erste Kosewort, das er auszusprechen wagte. Sie hatte die Hand frei bekommen und fuhr nun über seine Haare. »So hat es auch Rusena getan«, dachte er. Doch sie sagte leise, »Joachim, wir sind noch nicht vertraut genug.« Er hatte sich ein wenig höher geschoben und es ergab sich, dass er langsam und ohne es selber zu merken, in eine liegende Stellung neben sie gelangte. Sie war ein wenig zur Seite gerückt und ihre Hand, die mit Spitzen umfangenem Gelenk allein noch aus der Decke hervorschaute, ruhte in der seinen. Sein Uniformrock war durch die Lage ein wenig in Unordnung geraten. Die auseinandergefallenen Schöße ließen das schwarze Beinkleid sehen. Und als Joachim das bemerkte, brachte er es eilig wieder in Ordnung und deckte die Stelle. Er hatte nun auch die Beine heraufgezogen, und um mit seinen Lackschuhen das Linnen nicht zu berühren, hielt er die Füße ein wenig angestrengt auf dem Stuhl, der neben dem Bette stand. Die Kerzen flackerten. Erst erlosch die eine, dann die andere. Hie und da hörte man gedämpfte Schritte auf dem Teppich des Korridors. Einmal fiel eine Türe zu, und von Ferne hörte man die Geräusche der Riesenstadt, deren gigantischer Verkehr auch des Nachts nicht völlig erschweigt. Sie lagen regungslos und sahen zur Decke des Zimmers, darauf sich gelbe Lichtstreifen von den Spalten der Fensterjalousien abzeichneten, und es glich ein wenig den Rippen eines Skeletts. Dann war Joachim eingeschlummert, und als Elisabeth es bemerkte, musste sie lächeln. Und dann schlief sogar auch sie ein. Viertes Kapitel. Nichtsdestoweniger hatten sie nach etwa 18 Monaten ihr erstes Kind. Es geschah eben. Wie sich dies zugetragen hat, muss nicht mehr erzählt werden. Nach den gelieferten Materialien zum Charakteraufbau kann sich der Leser dies auch allein ausdenken. Thank you. Hermann Broch, Die Schlafwandler, 1888, Pasenow oder die Romantik. Erzähler Jürgen Hensch, Pasenow, Wolfram Koch. Von Bertrand, Bertrand Müller, Werner Wölbern. Vater Jürgen Holz. Mutter Luise Deschauer. Rugena, Linda Olsanski. Elisabeth, Christin König. Ton und Technik Wilfried Hauer, Susanne Herzig. Regieassistenz Stefanie Ramp. Bearbeitung, Musik und Regie Klaus Bulert. Produktion Bayerischer Rundfunk 2007. Deutschlandfunk.